Hier und da ist an den Bäumen manches bunte Blatt zu sehen. Ich bleibe vor den Bäumen oftmals in Gedanken stehen. Schaue nach dem einen Blatte, hänge meine Hoffnung dran. Spielt der Wind mit meinem Blatte, zittere ich, was ich zittern kann. Ach, und fällt das Blatt zu Boden, fällt mit ihm die Hoffnung ab. Falle ich selber mit zu Boden, wein auf meiner Hoffnung grab.